WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio Freitemennacht. Heute nach der Themennacht gestern. Ihr könnt gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de und bitte vergesst nicht, in die Mail eure Telefonnummer mit reinzuschreiben und verfasst, wenn es geht, die Mail nicht zu lang, sondern relativ knapp und kompakt. So, der erste Anrufer ist Frederik und der Frederik ist 14 Jahre. Hallo Frederik. Hallo Domian. Hallo. Weswegen hast du mich angerufen? Ich wollte über Depressionen im Kinder- und Jugendalter reden. Bist du selbst betroffen? Ja, seit 7 Jahren jetzt ungefähr. Seit 7 Jahren schon? Ja. Woher weißt du, dass es diese Krankheit ist? Wir haben, also ich war auch schon in der Psychiatrie deswegen und sowas und das wurde dann auch diagnostiziert. Mhm. Beschreib mir doch mal ein wenig, wie es dir geht oder was so in dir vorgeht, wenn du sehr traurig bist, wenn du Depressionen spürst. Das ist, also das kommt manchmal phasenweise und das ist dann immer so, ich fühle mich dann immer ziemlich leer. Das heißt, es ist gar nichts, was sich irgendwie lohnt zu machen oder sowas. Ich verstehe dann immer nicht, wofür ich überhaupt das alles so mache. Mhm. Den ganzen Alltag. Also so ein Gefühl der Sinnlosigkeit. Ja. Ja. Gibt es dann Phasen, wo es dir auch sehr viel besser geht? Das ist manchmal, das heißt, heute geht es mir zum Beispiel gut und morgen kann das schon wieder alles weg sein. Mhm. Aber ist es nicht so, dass du einmal so eine Zeit hast, wo du ganz tief unten bist und dann eine andere Zeit, wo du völlig euphorisch bist? So ist es nicht. Nee, davon habe ich auch schon gehört, aber das habe ich eigentlich nicht so. Mhm. Wenn es dir dann so schlecht geht, was machst du? Wie verhältst du dich? Meistens, also ich habe das mittlerweile unter Kontrolle gekriegt, dass ich dann nicht irgendwie weinen muss deswegen oder sowas, aber meistens sitze ich dann nur vorm Computer oder vorm Fernseher oder sowas und versuche mich abzulenken, aber das klappt selten. Mhm. Mit wem sprichst du denn über diese Sache? Ich bin auch in Therapie seit einigen Jahren, das geht schon und mit meinen Eltern eigentlich auch, die haben das auch selber, ja. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass so Gleichaltrige, die so auch 13, 14, 15 sind, so in deinem Alter, dass die da nicht so viel mit anfangen können. Liege ich da richtig? Ja, das stimmt. Mit den meisten kann ich da eigentlich nicht so drüber reden. Die interessiert das auch nicht so, aber das kann ich verstehen. Mhm. Ich bin ja auf so einer Schule, da haben das ja viele so sowas. Das ist so eine schwer erziehbare Schule, sage ich ungern, das ist es nicht unbedingt. Das ist meine Hauptschule, ich weiß nicht genau, wie die Bezeichnung ist, da haben das mehrere und die verstehen das doch alle. Ach so, dann ist man da so unter seinesgleichen quasi. Ja, das schon, das stimmt. Ja. Erinnerst du dich, wenn du 7 Jahre hast, das ist ja schon eine sehr lange Zeit, da warst du ja 7 ungefähr. Erinnerst du dich, wie das damals anfing, so die erste Zeit? Ja, ich kann mich an einen Moment noch erinnern, an einen ganz besonderen. Das war im Kindergarten, wo das eigentlich angefangen hat mit, also da hat man sich noch nicht solche Gedanken gemacht, als ich 7 oder 8 war, wurde es erst diagnostiziert. Da standen wir an der Tür zu unserem Kindergarten, zu meinem Kindergarten damals. Mhm. Und die Leiterin hat dann zu meiner Mutter gesagt, da müssen wir uns nochmal zusammensetzen, weil ihr Sohn wäre behindert irgendwie. Und dann seit da, das war das Erste, woran ich mich erinnern kann, so. Aber das haut einen doch wahrscheinlich dann auch im Kindergartenalter auch schon um, wenn man hört, ihr Sohn ist wahrscheinlich behindert. Wie hast du denn das aufgenommen? Damals, ich ging sowieso immer nicht gerne zum Kindergarten, weil ich konnte nicht gut mit anderen Menschen umgehen. Das habe ich mittlerweile auch unter Kontrolle. Und dann irgendwie, naja, das habe ich dann nicht ganz realisiert, was die damit gemeint haben. Weil ich wusste bis zu dem Lebensjahr, da konnte ich das ja noch nicht so ganz verstehen. Da kannte ich nur so körperliche Behinderungen und so. Aber das heißt, im Kindergartenalter fing es dann offensichtlich schon an, weil die Kindergärtnerin darauf aufmerksam geworden ist. Ja. Ja. In diesen Jahren, du sagst, dass du dann auch öfter sehr traurig bist und dich zurückziehst. Was war so das Schlimmste für dich in diesen Jahren? Ich hatte, als ich 8 oder 9 Jahre alt war, einen Selbstmordversuch begangen oder gemacht. was dann glücklicherweise nicht geklappt hat. Da stand ich auf dem Dach bei uns in der alten Wohnung, wollte da runterspringen und das war auch hoch genug, dass ich gestorben wäre da. Nur da hat mich meine Mutter noch darunter geholt, glücklicherweise runtergezerrt. Und das war das Schlimmste, was ich bis heute so kenne. Und dass ich halt, ich war in der Psychiatrie deswegen ja und da habe ich, dass ich da so einsam war, dass ich nichts damit anfangen konnte, warum ich jetzt so alleine war plötzlich. Als du da oben auf dem Dach standest, kannst du dich noch erinnern an die Gefühle, die du da hattest, als du da standest und quasi kurz vor dem Springen warst? Es war, wir waren vorher, haben uns gestritten und da bin ich hochgerannt und wollte genau in dem Moment springen und ich habe mir gar nichts mehr dabei gedacht. Achso, du hast dich mit deinen Eltern gestritten? Ja genau, ich glaube mit meiner Mutter damals, mein Vater war glaube ich gar nicht da und da bin ich halt hochgerannt die Treppe und wollte runterspringen und da konnte mich meine Mutter noch aufhalten, aber ich habe gar nichts mehr dabei gedacht. Ich dachte nur, dann ist es vorbei und dann... Hast du Sorge, dass so etwas nochmal passieren könnte? Eigentlich weniger. Es ist zwar immer noch da mit den Depressionen, aber nicht mehr so stark und ich habe es mittlerweile alles relativ unter Kontrolle noch. Ja. Du sagst, dass du in eine Therapie gehst, also zu einem Psychologen. Ja. Was passiert da so in dieser Therapie? Was macht ihr da? Wir reden über alles Mögliche. Also im Moment ist die Hauptsache eigentlich die Schule, worüber wir reden, weil damit habe ich eigentlich immer noch arge Probleme, aber das ist im Moment das Wichtigste und sonst zu Hause auch wegen meinen Eltern und so, weil die beide ja auch das haben halt und all über solche Sachen. Also deine beiden Eltern sind auch depressionserkrankt? Ja. Ja. Bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch einen kleinen Bruder, der ist 6 Jahre alt, aber der hat sowas glücklicherweise anscheinend nicht. Ja. Nun ist es ja bei erwachsenen Leuten, ich weiß nicht, wie das in deinem Alter ist, wenn man an Depressionen leidet, gibt es ja Medikamente dagegen. Nimmst du auch schon Medikamente ein? Ich habe welche genommen, das hat es aber nur verschlimmert und jetzt mittlerweile darf ich keine mehr nehmen, weil ich habe einen Herzfehler, also das heißt Rechtsschenkelblock. Wie hat der Psychologe oder die Ärzte, mit denen du schon Kontakt hattest, wie haben die dir das erklärt? Wirst du jetzt dein Leben lang damit zu tun haben oder kann das sein, dass jetzt durch die Pubertät sich das vielleicht auflöst, das Problem? Ja, das wird sich immer mal wieder erheben und auch widerlegen, denke ich mal. Und das haben die auch so gesagt damals. Vor 2 Jahren war das, glaube ich, jetzt das letzte Gespräch, so darüber hatte. Aber ich werde halt immer wieder das mein ganzes Leben lang zwischendurch mal haben und sowas. Und da kann man, ich denke, da lerne ich irgendwann mit umzugehen. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Du bist ja jetzt schon sehr früh trainiert damit. Und wenn du einen guten Psychologen hast, kann man das sicherlich in ganz ordentliche Bahnen lenken. Wenn du so oft traurig bist und schon seit so vielen Jahren traurig bist, was ist so das Schöne für dich im Leben? Woran kannst du dich erfreuen? Es ist dann immer ziemlich wenig, aber wenn es vorbei ist, dann sind es ganz alltägliche Sachen. Das heißt, ich ziehe mich eigentlich ja sonst immer eher zurück, aber wenn ich dann schon nach draußen gehe und sowas, dann ist das meistens schon zum Beispiel abends draußen sitzen mit meinen Eltern. Wenn alles mal einigermaßen funktioniert, da freue ich mich darüber immer und das macht mir dann, das bereitet mir auch große Freude meistens. Dann freut man sich schon über Kleinigkeiten, ne? Die vielleicht für andere ganz selbstverständlich sind. Du sagst, du bist ja in einer Schule, wo viele andere sind, die auch gewisse Probleme oder diverse Probleme haben. Hast du mittlerweile da in diesem Umfeld oder vielleicht auch woanders enge Freunde gefunden? Enge Freunde schon, aber davon haben die meisten das komischerweise nicht. Ich habe mir schon Gedanken drüber gemacht. Ich verstehe gar nicht, warum ausgerechnet die, aber das ist... Da habe ich jetzt schon einige, also 2 oder 3. Und mit denen kannst du dann auch so ein bisschen über dich sprechen? Ja, also ich habe auch einen damals in der Psychiatrie kennengelernt. Zum Beispiel mit dem habe ich heute noch Kontakt, mit dem kann ich darüber sprechen. Ich glaube, der hört auch gerade zu und all solche Leute. Ja, das ist ja schon mal ganz gut, wenn man da jemanden hat, der einen so in gewisser Weise versteht, was in einem vor sich geht. Ja, genau. Sonst fühlt man sich ja doch sehr einsam. Gibt es Momente oder doch öfter das Gefühl, dass du denkst, ich fühle mich sehr einsam? Eigentlich schon öfter. Also wenn das stark ist, dann denke ich immer, ich bin ziemlich einsam, weil ich mit meinen Gedanken dann ja theoretisch alleine bin. Ich gehe zwar zum Psychologen, aber dann kann ich auch nur oberflächlich darüber reden, was zu Hause passiert und so manchmal. Das heißt, manchmal ist es besser, manchmal schlechter, auch bei der Therapie. Ja, weißt du, Friederik, es ist oftmals so, dass Leute, die an dieser Erkrankung leiden, dass das besonders sensible Menschen sind und besonders tiefe und besonders feinfühlige Menschen. Also selbst diese Krankheit hat auch vielleicht unter Umständen noch eine gute Seite. Ich glaube, dass du bestimmt viel einfühlsamer bist mit gewissen Dingen des Lebens als manch ein 14-Jähriger in deinem Umfeld, der eben nicht an dieser Krankheit leidet. Das merke ich auch manchmal selber, das stimmt schon. Mhm. Aber leider führt das auch dazu, dass ich enorm schnell Reizüberflutung spüre. So. Wie meinst du das? Das heißt, ich bin zwar sehr sensibel auch und sowas, aber das heißt, wenn ich so im Nachhinein an Situationen denke, die vor 2 Tagen waren, die für jeden anderen alltäglich sind, dann denke ich mir dabei, dass das totaler Lärm war, dass ich total angespannt war in der Situation. Und dann belastet dich das nachträglich sogar? Ja. Ja. Was sind deine Wünsche so für die Zukunft? 14 Jahre bist du jetzt alt, da kann man ja mal so ein bisschen, spulen wir mal so ein bisschen vor, vielleicht wenn du so 20, 24 bist, so 10 Jahre ungefähr, was möchtest du machen, was ist dein Wunsch? Erstmal möchte ich, dass das jetzt in der Schule alles so seine geregelten Bahnen wieder läuft und dann, dass ich da auch Realschulabschluss schaffe. Also das vom Können her klappt, das glaube ich, da habe ich gar nicht so die Bedenken. Ja. Und ich möchte dann sowas wie Fachinformatiker oder so machen und Systemadministrator werden. Systemadministrator. Ja. Sehr gut. Also Friedrich, ich finde das toll, dass du angerufen hast. Ich glaube, dass du vielleicht vielen, die auch sehr jung sind und diese Krankheit haben, jetzt ein gewisses Sprachrohr gegeben hast. Weil die meisten wissen das ja gar nicht, dass junge Leute eben auch an dieser Krankheit leiden können. Und ich glaube, du bist auf einem guten Weg. Und ich finde, dass du mit 14 Jahren ganz toll das erzählt hast und gesprochen hast. Ich bin guter Dinge, was deine berufliche Laufbahn angeht. Das wird schon toll werden, bin ich ganz sicher. Gut, danke. Ja. Ich habe mir genau dasselbe nämlich gedacht, dass ich habe nämlich darüber nichts gefunden, keine Bücher, kein gar nichts und deswegen. Ja, deswegen ist es wirklich toll, dass du angerufen hast. Vielen Dank. Hast du das mit deinen Eltern abgesprochen, dass du anrufst? Ja, ich habe meiner Mutter das gesagt, ich höre dich ja sowieso eigentlich so jede Nacht, wenn ich im Bett liege oder so. Aha. Und dann habe ich meiner Mutter das eben gesagt, dass ich das mal versuche und dann hat es beim ersten Mal direkt geklappt. Na siehst du, so muss es doch sein. Ja. Dann schöne Grüße an deine Eltern, an deine Mutter und ich wünsche dir alles Gute und wie gesagt, ich bin guter Dinge und sehr hoffnungsvoll, dass du das schaffen wirst und du bist ein toller Typ, ich finde dich sehr nett. Gut, danke. Friedrich, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Der Frederik war das. Und jetzt geht's weiter mit der Johanna. Und ja. Johanna ist 22. Guten Morgen, Johanna. Ja, hi, Domian. Johanna, um was geht's denn bei dir? Ja, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und dachte, ich rufe mal zur Abwechslung bei dir an, weil ich bin ein großer Fan von dir. Ah, so ein bisschen zur Erholung mal, zum Ausspannen. Genau. In welchem Fach schreibst du? In Soziologie. In Soziologie? In Sozialpsychologie, genauer gesagt. Und was für ein Thema, wenn wir es denn verstehen? Genau, ich schreibe grob gesagt, vereinfacht gesagt, über Frauen auf dem Arbeitsmarkt und wie Schönheit Frauen in Führungspositionen eben behindern kann, diese überhaupt erst zu erreichen. Behindern kann? Ich hätte spontan gesagt, das ist sehr förderlich, genau, wenn man schön man geht ist. Eben, genau, man geht eben davon aus, dass Schönheit bringt einen überall vorwärts, aber genau, ich will eben damit zeigen, dass es eben nicht so ist. Das ist diese Beastly-Hypothese und da möchte ich drauf aufbauen und ich muss den 2 Wochen abgeben und da bin ich gerade dabei. Es geht aber eigentlich um meinen Ex-Freund, deswegen rufe ich an. Ich wollte fragen, wahrscheinlich hast du nicht wegen der Arbeit angerufen. Nee. Obwohl das interessant ist, was du gerade gesagt hast. Aber ja. Können wir vielleicht in einer anderen Runde mal drüber reden. Ja, genau. Es geht um meinen Ex-Freund. Ja. Der hat sich als großer Lügenbaron entpuppt. Genau, also hat quasi eine andere Identität, als ich eigentlich dachte, als er hätte. Erstmal die Fakten, wie lange wart ihr zusammen? Ein halbes Jahr, das bis Ostern jetzt. Noch nicht so ganz lang, also bis Ostern. Ja, genau. Er hat eine ganz andere Identität, als du sie wahrgenommen hast bei ihm. Ist richtig, genau. Also er hat einen anderen Namen, einen anderen Beruf. Und leider konnte ich das nicht mehr aufdecken, aber die beiden Details reichen ja schon und den Rest habe ich mir gedacht, ne? Dann setz doch mal alles gegeneinander, was er dir gesagt hat und was er wirklich ist. Erzähl genau, mal. Also, wie gesagt, leider konnte ich jetzt halt nicht wirklich viel aufdecken, aber eben das erste ist eben der Name. Also wir waren, wie gesagt, ein halbes Jahr zusammen und ich war schon immer ein bisschen misstrauisch. Ich habe nie seinen Ausweis gesehen, habe nie Freunde kennengelernt, Familie, hat kein Facebook angeblich gehabt, war nie bei ihm daheim und so weiter. Und dann habe ich jetzt an Ostern, hat er seinen Mantel bei mir vergessen und da habe ich Flugtickets gefunden auf seinen echten Namen. Ja, und ich war eh schon auf der Suche nach Beweisen, die eben enttarnen, dass er ein falsches Spiel spielt. Und er hat ja wirklich einen komplett falschen Namen. Genau. Es ähnelte nicht mal. Der Vorname war total anders, der Nachname war um einen Buchstaben abgeändert. Mhm. Und was hat er beruflich dir vorgespielt und was ist er wirklich, soweit du weißt? Ja, genau. Also ich stehe nur auf Schwarze, also schwarze Amerikaner eigentlich hauptsächlich. Stehst du hauptsächlich? Genau, ja. Also Schwarze ausschließlich und eben hauptsächlich schwarze Amerikaner. Verstehe. Und genau, ich wohne hier in der Rhein-Neckar-Gegend, da sind auch viele Bases, also ich kenne mich eigentlich auch ganz, ich kenne mich auch gut aus normalerweise. Ja. Ich also habe schon viel mit solchen Leuten zu tun und mir kann man normal nichts vormachen. Also ich bin jetzt nicht so naiv normalerweise, ja, wie man jetzt denken könnte vielleicht, ne? Also Beruf, was hat er vorgegeben zu sein? Genau, er meinte, er arbeitet auf der Base als IT-Consulter. Also Base heißt bei den Amerikanern auf einem Stützpunkt der Militär. Ja. Genau, und eben eine Stunde von hier. Und er war halt echt fünfmal die Woche bei mir, immer unter der Woche, jeden Abend. Ich habe alles für den gemacht, Haushalt, Wäsche gewaschen, gebügelt, Abendessen gekocht und so weiter und so fort. Habe ich sonst nie für einen Mann gemacht, ne? Und du bist niemals zu ihm in seine Wohnung gefahren? Nee, genau, weil er meinte immer, genau, weil er hat ja... Der hatte also angeblich viel Geld, der hatte einen Porsche Cayenne, ist halt immer jeden Abend hierher gefahren nach der Arbeit und hat auch mir viel ermöglicht, viel Materielles. Und, also mit dem fetten Porsche kam er dann schon zu dir, der Wagen. Genau. Ja, und wieso, genau, genau. Wieso, dann hätte er doch eigentlich auch eine tolle Wohnung haben müssen. Warum, wie hat er das denn erklärt? Ja, genau, er meinte halt, er ist ja der große Businessman und er baut am Wochenende immer neben der Army sein eigenes Business auf, deswegen ist er am Wochenende immer auch weg gewesen, macht quasi seine Begründung und er hat nur eine ganz mini Wohnung, die ist überhaupt nicht sehenswert und deswegen muss ich die auch nicht mir angucken, hat er immer gesagt. Ja, wäre ich nach einem halben Jahr auch schon skeptisch. Ja. So, er hat jetzt diesen Beruf angegeben. Was ist er wirklich vom Beruf? Leider weiß ich es nicht, aber ich vermute, dass er in irgendwelche kriminellen Machenschaften verwickelt ist. Also seit ich eben alles rausgefunden habe, habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Also es gab keine Aussprache oder irgendwas in der Art. Du bist ihm auf die Schliche gekommen durch diese Tickets oder wie? Genau, wie gesagt, ich war vorher schon misstrauisch gewesen eben, sehr misstrauisch, habe dann die Tickets gefunden und habe dann eben auch enttarnt, dass er nicht auf Base arbeitet, weil ich habe einen Kumpel angerufen, der ist Officer, der auf die Daten Zugriff hat, hat den neuen und den alten Namen eingegeben und die waren beide nicht im System, das heißt, der hat dann nie gearbeitet. Aber spätestens da hättest du ihn ja mit deinem Wissen konfrontieren können. Hast du es gemacht? Genau, habe ich aber nicht gemacht, weil ich wollte erst mal warten, mit welcher Lügenstory er ankommt, weil ich habe zu dem Zeitpunkt von ihm nichts gehört, seit 2 Wochen. Mhm. Er war in den Staaten zu dem Zeitpunkt, für 2 Wochen. Mhm. Und dann kam irgendwann eine E-Mail von ihm, von wegen, ja, er bleibt jetzt in den Staaten, tut ihm alles voll leid. Mhm. Und er wird jetzt sein ganzes Leben hier abbrechen, wird hier alles verkaufen, dann ist seine Besitztümer, Autos, Häuser und so weiter. Und ich muss ihn einfach vergessen und mir einen anderen Mann suchen. Ach so, das war's. Aber das tue ich ja bestimmt eh schon. Und dann hat er mir noch eine Festnetznummer geschrieben von einem kalifornischen Festnetz, wo ich anrufen kann, wenn ich mit ihm reden will. Habe ich aber nie gemacht, weil... Achso, dann ist das so sang- und klanglos jetzt versandet, das Ganze. Genau. Also ich habe halt noch versucht, noch ein bisschen mehr rauszufinden. Ich würde spontan denken, wie alt ist der angeblich? So Anfang ungefähr? 30. Anfang 30. Vielleicht ist der verheiratet, hat Frau und Kinder. Genau. Das waren eben auch meine Überlegungen, weil er war ja am Wochenende immer weg, jedes Wochenende. Mhm. Und ich habe da auch manchmal so Kinder im Hintergrund gehört, wenn ich manchmal angerufen hatte. Vielleicht ist der auch gar nicht in den Staaten jetzt. Genau. Könnte auch sein. Ich weiß es, ich meine, ich habe nachgeschaut, die Nummer, die er mir geschickt hat, war echt ein kalifornisches Fest. Ruf doch mal, ne? So aus Spaß da mal an. Ich habe da nie angerufen, weil ich finde irgendwie, er hat die Aufmerksamkeit überhaupt nicht mehr verdient, obwohl... Ja, du hast recht. Es wäre halt schon spannend, da irgendwie anzurufen. Irgendwie, Aber ich verstehe, dein Stolz sagt, diese Aufmerksamkeit gebe ich ihm nicht auch noch. Genau, ich habe dann eben einfach nur als Antwort quasi halt eine E-Mail geschrieben mit seinem echten Namen und quasi, dass er sein ganzes Schauspiel beenden kann. Ich habe ihn schon längst durchschaut, dass er halt nur weiß, dass ich nicht so dumm bin, wie er denkt vielleicht. Mhm. Aber darauf kam dann nie eine Antwort. Ja, lass es, ich würde auch sagen, lass es sein und lass es dabei bewenden lassen. Ja, genau, also ich habe da jetzt auch nichts weiter gemacht. Was interessant ist immer, wenn man sich die Frage stellt, wenn man sowas erlebt hat, was habe ich daraus gelernt? Was hast du daraus gelernt? Ja, klar, genau. Ja, frage ich dich, was hast du daraus gelernt? Ja, klar, also normal, ich meine, ich bin gewöhnt, dass Männer lügen über Ehefrauen, Alter und so weiter und so fort. Ist mir alles untergekommen, bin ich ja alles gewöhnt, ne? Mhm. Aber eine ganze Identität mit einem Namen, das ist schon krass. Also, aber... Es war auf jeden Fall dubios und also klar, in Zukunft wird mir sowas nicht mehr passieren, weil Wenn da weißt so viele du, Indizien auf einmal auftreten. Ja, ne? Weißt du, spätestens diese Nummer mit der Wohnung, da hätte ich gesagt, ja. Mir scheißegal, auch wenn du eine kleine Wohnung hast, lass uns mal hinfahren, ich guck mir das mal an, ich bin ja daran interessiert, wie du wohnst. Ne, dann rückt man dem Ganzen schon ein bisschen näher. Aber ich vermute, er war sehr attraktiv, du warst verliebt und du warst scharf auf ihn. Ja, war halt so mein Typ, ne? Also ich mag halt so warum? Typen, die ein bisschen älter sind, deswegen schon ein bisschen was erreicht haben und gut aussehen, schwarz, amerikanisch, so ist halt mein Typ. Wieso stehst du nur auf Schwarze? Eine gute Frage. Also viele vermuten ja immer, es ist nur wegen dem Körper oder so, ne? Ich meine, klar auch. Haben einfach viel bessere Körper, größer, muskulöser und so weiter. Ja. Ich finde die aber auch vom Charakter, also nichts gegen, also Deutsche allgemein, also jeden sein Ding, ne? Aber kann man von der Hautfarbe auf den Charakter schließen? Eigentlich doch nicht. Kann man nicht, aber ich finde einfach, die sind locker drauf und haben halt meistens schon viel gesehen, haben in vielen Ländern gelebt. Mhm. Und ich finde es einfach spannend, weil die schon meistens so viel, ja, wie gesagt, viel Erfahrung haben, was die gemacht haben, so viel zu erzählen haben, so lustig, locker drauf sind und ja, ich finde es aber ich cool. Glaube, der Zündfunke wird bei dir sein, die körperliche Attraktivität und Attraktion. Kann das sein? Das ist der Hauptzündfunke und das andere kommt dann dazu noch. Ja, also ich würde sagen beides, aber natürlich auf jeden Fall zum großen Teil auch körperlich natürlich, ja. Johanna! Jetzt entlasse ich dich wieder zu deiner Bachelorarbeit. Nein, du musst jetzt mal ein bisschen schlafen. Du musst jetzt Schönheitsschlaf machen, damit du den nächsten tollen Typ abschießen kannst. Ärger dich nicht. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich mit dir am Telefon bin, weil ich höre dich jeden Abend an, echt jeden Abend. Und jetzt dachte ich mir, ich ruf mal an und kam sofort durch. Und super. Ich bin so happy gerade eben. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Ich freue mich auch. Mach dir nichts raus. Es ist ja weiter kein großer Schaden entstanden. Und, ja, genau. Ich glaube, du wirst demnächst ein bisschen besser und genauer hingucken. Ja, denke ich auch. Das glaube ich. Fall. Das wünsche ich dir. Okay. Liebe Jana, viel Erfolg überhaupt und auch viel Erfolg mit deiner Bachelorarbeit. Dankeschön, danke. Sehr gerne, tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und hier ist Jan ist 21, hallo Jan. Ja, hallo. Hallo Jan, schön, dass du da bist, was geht's bei dir? Und zwar geht's bei mir um Folgendes, ich habe vor 8 Tagen meinen kleinen Bruder verloren. Ich habe es nicht verstanden, du hast vor 8 Tagen was? Meinen kleinen Bruder verloren. Den kleinen Bruder verloren? Ja, genau. Wie alt ist dein kleiner Bruder geworden? Er war 6. Und was ist passiert? Er hat einen Gehirntumor. Mhm. Wenn du den Hörer irgendwie ein bisschen anders halten könntest, wäre das vielleicht ganz gut. Es klingt so voll. Ja. So ist besser? Ja, so ist schon besser. Ja, ja. Ja, okay. Der kleine Bruder hatte einen Gehirntumor. Ja, genau. Beschreib mal, wie und wann es angefangen hat. Ja, es hat ungefähr vor 3 Wochen angefangen. Da hat er gesagt, er hätte immer Kopfschmerzen. Ach, vor 3 Wochen erst? Ja. Hm. Nee, das ist ja schon so gesehen. Es wurde vor 2 Wochen, bevor er gestorben ist, wurde er entdeckt. Hm. Ja, und dann ist er halt 1 Woche darauf gestorben. Vor 8 Tagen halt. Und da konnte man nichts machen? Nein, also die haben mit Medikamenten probiert erstmal. Also dann haben die auch Verstrahlung gemacht und einmal meine Eltern Chemotherapie ausprobiert. Aber da hat er sich nur gequält, ja. Aber da muss dieser Tumor ja schon extrem weit fortgeschritten gewesen sein und extrem aggressiv gewesen sein, dass das dann alles so schnell innerhalb von 3 Wochen passiert ist. Nein, der war schon vorher da, nur hat das so gesehen 3 Wochen davor ja gemerkt, weil das war so gesehen genau in der Mitte des Gehirns und der war eigentlich schon, der Arzt sagt, schon ein halbes Jahr im Wachsen und... Aber da wusstet ihr noch nichts davon. Nee, da wussten wir noch nicht davon. Da hat er noch keine Schmerzen gehabt. Genau. Mhm. Ja, und dann hat er immer gesagt, er hat Kopfschmerzen. Und dann hat man uns immer gefragt, wo? Und dann hat er immer oben auf den Kopf gezeigt. Halt. Mhm. Ja, dann sind wir sofort zum Arzt mit ihm. Dann ist er sofort ins Krankenhaus gekommen. Dann kam er auch in so eine Röhre. Mhm. Dann hat man auf so Bildern genau das Gehirn gesehen. Mhm. Ja, und dann kam die schlimme Diagnose. Ja, genau. Dann kam die Nachricht. Wie hast du denn, du... Und die Familie, wie habt ihr die Nachricht aufgenommen, dass er eine so schwere Erkrankung hat? Ja, wir waren zum Boden zerstört. Ja. Wir wussten gar nicht, was geschah. Wir wollten das gar nicht für wahrnehmen. Mhm. Also ist bei mir jetzt auch noch, ich kann es gar nicht glauben, so gesehen. Das kann ich gut vorstellen. Mir gut vorstellen. Acht Tage ist ja nun gar nichts, wenn so etwas passiert. Nee. Wo ist denn dein Bruder gestorben? Wo? Im Krankenhaus. Wie waren denn seine letzten Tage und Stunden? Ja, die letzten Tage. So gesehen haben die Ärzte gesagt, wenn wir die Geräte abschalten, ist es vorbei. So gesehen, auf gut Deutsch, sage ich jetzt mal. Ja, und ich habe mich dann schon vorher von ihm verabschiedet und war gar nicht dabei, wie es passiert ist zum Beispiel, weil ich möchte nicht von sowas träumen oder wie mein kleiner Bruder dort tot lag, weiß ich, aber ansehen wollte ich nicht, gar keinen Fall. Also du hast ihn dann auch, nachdem er verstorben war, nicht nochmal gesehen? Nein, nee. Nein, das wollte ich nicht. Waren denn deine Eltern dabei, als er gestorben ist? Ja, die waren dabei, die haben ihm auch die Hand gehalten. Wie lange war er denn noch bei Bewusstsein, bevor er dann gestorben ist? Ja, er wurde doch ins Koma gesetzt, weil die Schmerzen, die Tabletten und alles dann nicht angeschlagen. Er wurde doch ins Koma gesetzt und dann, sage ich jetzt mal, haben die Ärzte die Geräte alle ausgemacht für die Beatmung und alles. Und dann. Weißt du, was mich so sehr irritiert, Jan, ist diese 3 Wochen, dass das alles innerhalb von 3 Wochen passiert sein soll. Ja, warum soll das schlimm? Also, das hätte ich gar keine Idee. Also, der war ja schon fortgeschritten, hat er gesagt, nur weil das so tief und in der Mitte des Gehirns war, sag ich mal, das Gehirn läuft ja so gesehen zusammen. Das ist ja wie so eine Kohle. So, und die haben gesagt, das war da genau in der Mitte und weil das erst gedauert hat, bis das auf den Kopf gedrückt hat, also auf den Nerv, das Schmerz abgibt, hat zu lange gedauert. Ja, verstehe. War die Beerdigung auch schon? Nein, die wird jetzt in 2 Tagen sein. Der wird auch seebestattet, weil wir haben von Anfang an mit dem Baby schon gemacht und das hat ihm sehr gefallen. Wie wird er bestattet? Seebestattung. Seebestattet, also, ach so. Ja, See. Vom Schiff halt aus. Ja, weil wir haben auch immer mit dem Baby schon gemacht und das hat ihm sehr Spaß gemacht. Dann war er auch 6, ist auch noch geschwommen. Ja, hatte auch schon sein Seepferdchen, das war wie sein Element. Ja. Wohnt ihr denn in der Nähe des Meeres? Ja, wir wohnen da in der Nähe. Das ist ja wie so ein See und das ist extra abgegrenzt, da dürfte man jetzt nicht schwimmen oder so. Wie ist denn im Moment die Situation und die Stimmung in der Familie? Ja, bei mir ist so, sag ich mal, ich bin auch jetzt beim Psychologen schon. Und bei mir ist so, ich kann, weil wir sind so gesehen alle wie neben der Spur. Wie viele Geschwister gibt es sonst noch? Ich habe noch einen Bruder. Wie alt ist der? Der ist 5 Jahre älter, also 26. Ja, also ich bin Maler und Lackierer, wir gehen auch nicht arbeiten, weil, sage ich mal, ich kann darüber reden, aber dann plötzlich kommt es einfach alles wieder hoch und. Redest du denn mit deinen Eltern und deinem Bruder viel darüber? Ja, also wir reden darüber auch gemeinsam. Ja. In der Familie. Jetzt, wenn wir abends im Wohnzimmer sitzen. Kannst du weinen? Ja, ich kann weinen. Das schon. Also ich kann meine Gefühle zulassen. Du war der kleine Bruder ja so eine Art Nachzügler. Ihr beide seid ja viel älter. Ja. Wie war dein Verhältnis zu dem kleinen Bruder? Ja, ich würde schon fast sagen, wie mein eigenes, ja, nicht wie mein eigenes Kind, aber ich habe mich schon gekümmert, schon auch wo er Baby war, gern drauf aufgepasst. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis gehabt, ich habe mit ihm gespielt. Ja, im Kindergarten gebracht, alles Mögliche. Ja. Ist das mit der Seebestattung ja immer so eine Sache? Einerseits ist das sehr, sehr schön, sich vorzustellen, dass der Verstorbene dann so im Meer aufgeht. Aber man hat ja auch keine Stelle, wo man so hingehen kann, also zum Friedhof zum Beispiel. Ja, das stimmt schon, aber wir haben ja auch, sag ich mal, einen Altar bei uns in der Wohnung und also da sind doch nur Sachen für ihn, Engel, dass er halt geschützt wird. Ist die Gedenkstätte dann quasi bei euch zu Hause vor diesem Altar. Du hast gerade gesagt, du wolltest ihn nicht nochmal tot sehen. Genau. Hab ihn so eine Erinnerung behalten, wo es ihm halt noch einigermaßen gut ging. Und der andere Bruder hat er sich deinen Bruder nochmal angeschaut oder hat Abschied genommen von dem toten Bruder? Also er war auch dabei. Er war auch dabei. Das ist ein sehr, sehr, sehr schlimmes Schicksal, Jan. Vor allen Dingen, wenn es so ein kleiner, wenn es so ein kleiner Kerl ist, wenn es so. Ja. Ich muss jetzt auch schon zum Psychologen. Ja, und wenn man damit auch überhaupt nicht gerechnet hat, ich vermute mal, dass er vorher ganz normal quietschfidel war, wie ein Sechsjähriger so ist. Er war auf dem Spielplatz, hat geschaukelt, Fußball gespielt, alles mögliche. Und dann eines Abends sagt er, ich kriege immer Kopfschmerzen, also tut weh, aua. Ja, dann sofort zum Arzt, ins Krankenhaus. Ja, seit wann bist du denn jetzt bei dem Psychologen? Ich bin da, ja, so gesehen, wo wir das erfahren haben, sofort. Achso, seitdem bist du, und warum bist du dann gleich zum Psychologen gegangen? Nee, das war im Krankenhaus. Da hat ein Arzt halt mit mir gesprochen und dann hat er mir geraten. Achso. So gesehen wie einer Kollegin von sich, ja, so gesehen. Mit der zum Verhalten, wenn ich das möchte. Und das machst du mit jetzt bis, darüber zu reden. Verstehe. Und das machst du bis heute? Ja, das mache ich jetzt auch noch. Das finde ich auch eine gute Idee. Ja. Das hilft schon. Also meine Eltern, wir machen das alle, so gesehen. Damit wir halt das verarbeiten. Ich sag mal, wenn man jetzt nur zu Hause sitzt und bleibt, und dadurch wird es auch nicht besser. Man muss damit ja lernen umzugehen, auch wenn es schwer ist, aber und das für uns gibt es Leben ja weiter. Und ja, aber das wird schon noch lange dauern, ehe man das dann verarbeitet hat. Das wird alles seine Zeit haben. Vor allen Dingen wird auch jetzt die Beerdigung auch nochmal euch allen sehr zu Herzen gehen, das ist ja auch klar. Ja, natürlich, das kommt alles nochmal hoch. Da wir haben ja auch so einen Diaschuh von klein auf. Das heißt, von klein auf war er nicht alt. Ja. Jan, also mein herzlichstes und tiefstes Beileid wünsche ich dir spreche ich dir und deiner Familie aus. Es tut mir sehr leid, sehr, sehr leid. Ja. Ich finde das richtig, dass du da denn die Kontaktperson der Psychologin da aus dem Krankenhaus hast. Das ist gut. Ja. Ich biete dir gerne an, dass du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin, die hier im Hintergrund arbeitet, sprichst. Vielleicht kann sie dir auch noch ein paar ganz gute Ratschläge geben, was du tun könntest. Ja, das würde ich auch gerne annehmen. Gerne, Jan. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Claudia, so heißt die Psychologin, die ruft dich gleich an. Okay, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen und viel Kraft, dir und deiner Familie. Ja, vielen Dank. Tschüss. Wir haben 1.32 Uhr. Hier ist Sabrina. Sabrina ist 20 Jahre alt. Guten Morgen, Sabrina. Hallo? Hallo. Ja, Sabrina, guten Morgen. Guten Morgen. Du hast mich angerufen. Richtig. Warum? Es geht um das Thema von gestern, Geiz und Gier. Ja. Und zwar habe meine Mutter einen Partner, mit dem sie seit 10 Jahren zusammenlebt. Und der ist extrem geizig. Das heißt, du bist quasi mit dem auch aufgewachsen, deine Jugend so verbracht. Richtig, genau. Also so haben wir eigentlich ein ganz gutes Verhältnis, aber zwischen ihm und meiner Mutter halt nicht. Er ist extrem geizig. Beschreib mal, erzähl mal ein bisschen, wo sich der Geiz zeigt. Ja, es fängt an, eigentlich das Hauptthema ist bei denen das Essen. Und zwar, ich muss sagen, die haben ein Haus, also von meinem Stiefvater, wo auch noch seine Schwiegereltern mit drin leben. Und sie wohnen unten im Haus und haben auch noch einen Haushaltsraum, der immer abgeschlossen ist. Meine Mutter darf da nicht rein, da sind die ganzen Vorräte drin. Deine Mutter von meinem Stiefvater? Deine Mutter Nein, die darf da nicht rein. Weil da Essensvorräte sind? Richtig. Essensvorräte, Haushaltsartikel, alles Mögliche halt. Also er hat einen gut verdienten Job, ein gutes Einkommen und beim Einkaufen ist er auch nicht knauserig, also mit sich selber geizt er nicht. Aber und für den Haushalt auch nicht, aber alles, was meiner Mutter zu tun hat, total geizig und auch alles mit anderen Menschen. Also nochmal, der kauft ja alleine ein? Meistens schon. Meistens immer nur mit seiner Mutter, fahren sie los, riesen Einkäufe und meine Mutter bleibt dann entweder zu Hause oder muss dann selber für sich einkaufen fahren. Oder sie fährt mit und bezahlt dann aber selber. Wie? Was zahlt sie selber? Das, was sie dann selbst isst später oder wie? Richtig. Und zwar der Kühlschrank, da hat sie ihr eigenes Fach, wo sie nur dran darf. Das und da sind ihre Lebensmittel drin. Das ist ja früher wie in der ihre WG. Butter, richtig, ihr Käse. er kauft sich immer viel leckere Getränke, da darf sie auch nichts von, sie trinkt eh meistens immer nur Wasser und dann trinkt sie auch nur Wasser. Ich komme nochmal zurück auf den Raum im Keller, da hortet ja. Er dann besonders besondere Lebensmittel, eingekochtes und Wein und weiß ich was man, Dosen. Und genau. Dieser Raum ist abgeschlossen? Richtig, der ist abgeschlossen. Der Schlüssel ist immer nur an seinem Bund, den hat er nur. Und der darf, ist abgeschlossen. Deine Mutter darf da nicht rein, wenn sie was braucht? Sie muss fragen. Sie muss fragen. Es ist nicht so, dass er komplett alles verbietet, aber es ist schon sehr extrem. Ich hätte gerne. Ich hätte gerne eine Dose Erbsen. Muss sie dann sagen, darf ich in den Keller gehen oder gehst du mit in den Keller und schließt mir die Tür auf, damit ich die Dose Erbsen rausnehmen kann? So. Ja. Und zwar ist es so, ich rede viel mit meiner Mutter. Wenn die beiden alleine sind, ist es grundsätzlich nicht so. Bin ich mal zu Besuch mit meinem Partner und meine Mutter will was kochen und ihr fehlt eine bestimmte Zutat, dann fragt sie und natürlich sagt er vor mir, weil eigentlich zu mir war er nie besonders geizig. Mhm. Also schon geizig, aber es halt dieses extreme kranke Geizig halt mir gegenüber nicht. Also das heißt, seiner Partnerin gegenüber ist er geiziger als dir? Ja. Richtig. Und vor uns gibt er das nicht so bekannt, weil er, also ich denke mal, er wird wissen, dass es eine falsche Eigenschaft ist und dass es ihm peinlich Schämt ist. Sieht man ja daran, dass das vor mir sich verstellt. Ja. Wie geht denn und das? Dann gibt er ihr was und dann sagt sie aber auch, ja, wärst du jetzt nicht da gewesen, hätte ich das nicht bekommen. Aber deine Mutter kocht doch wahrscheinlich auch für die beiden. Meistens ist es so, dass sie sich getrennt essen machen. Er macht sich meistens irgendwie eine Pizza im Ofen oder kocht irgendwas. Wenn ich da bin, essen sie gemeinsam, aber in Wirklichkeit eigentlich immer getrennt. Geht deine Mutter auch noch arbeiten? Ja, also meine Mutter ist Frührentnerin, da sie auch krank ist, aber sie halt darf halt 400 Euro mäßig nebenbei sich was dazu verdienen. So ein bisschen Geld kriegt sie durch Rente und verdienen und er gibt ihr auch nie irgendetwas für Kleidung zum Beispiel. Nein, das ist auch noch, sie muss Haushaltsgeld ihnen abgeben, dafür, dass sie Wasser benimmt. Also sie muss ihnen 50 bis 100 Euro im Monat für Wasser und Wäsche geben. Sie darf auch nur einmal die Woche die Waschmaschine benutzen. Das ist unglaublich. Das Haus gehört ihm? Ja, das gehört ihm. Das heißt, ursprünglich seinen Eltern, aber er hat es übernommen. Und wohnt die Mutter auch noch da mit dem Haus? Wie bitte? Wohnt die Oma, also die Mutter von ihm? Nein. Also in dem Haus wohnen... Also seine Mutter, ja, seine Eltern, sein Vater ist jetzt vor kurzem verstorben, seine Mutter lebt noch mit im Haus. Achso, die wohnt schon noch mit im Haus. Muss denn deine... Die wohnt oben drüber. Muss denn deine Mutter, dass sie da wohnen darf, auch noch Miete zahlen? Ja, also das ist so, ich weiß nicht, ich glaube 100 Euro sind und damit hat sie dann, aber ja, dafür muss sie sich aber auch alles selber kaufen. Wie geht das denn so Weihnachten und Geburtstag? Was schenkt dein Vater deiner Mutter? Also nicht dein Vater, dieser Mann, deine Mutter? Gar nichts. Eigentlich nichts. Und zwar ist es auch, muss ich sagen, sie hat ein Auto, was eigentlich total kaputt ist. Es war nicht so immer so. Meine Mutter war früher eigentlich auch gut verdient und aber mittlerweile halt nicht mehr durch ihre Krankheit. Und sie hat ein Auto, was total kaputt ist und kommt eigentlich deshalb auch mittlerweile überhaupt nicht mehr zur Arbeit. Und ihm ist das total egal. Sie kann auch hinlaufen und das sind 8 Kilometer. Was? Also manchmal fährt sie mit dem Roller, aber der geht auch nicht mehr so und manchmal läuft sie auch. Ihr macht das nichts aus, aber es geht um die Tatsache, dass sie läuft. Weißt du, wie viel er so ungefähr verdient oder was schätzt du? Also ich weiß, dass es so über 2-3 sind netto. 2.000 bis 3.000? Ja. Ja, das ist natürlich eine gute Stange Geld, wenn man das netto im Monat hat. Ja. Und in den letzten, du hast ja da viele Jahre gelebt mit in dem Haus, bis zu deinem... Nicht direkt mit in dem Haus. Und zwar, muss ich sagen, habe ich früher mit meiner Mutter selber zusammen gewohnt und er war nur ab und zu da im Haus, habe ich selber eigentlich nie mitgewohnt, wirklich. Ach so, das heißt so, dieses Leben ganz eng mit ihm zusammen in einem Raum oder einer Wohnung, einem Haus, das kennst du gar nicht. Nee, also da, wo es mal eine längere Zeit war, da war ich noch zu klein. Jetzt frage ich mich natürlich, Sabrina, wahrscheinlich hast du dich das auch schon 1000 Mal gefragt, was ist denn mit deiner Mutter los, dass die sich solche Demütigungen gefallen lässt? Ich würde sagen, sie hat früher noch schlimmere Sachen erlebt und verkraften müssen, wo diese Situation jetzt seit 10 Jahren für sie wahrscheinlich akzeptabler sind als früher. So denke ich mir und so hat sie es mir auch ausgedrückt. Also sie sagt dann immer, also sie hatte früher einen Partner, die sie geschlagen haben und betrogen haben. Achso, ist das das kleinere Übel jetzt? Genau, so sagt sie es auch. Aber ist doch eigentlich traurig, ne? Ja, also ich weiß auch ganz innerlich ist sie auch darüber ganz traurig. Hast du ihr schon mal... Dann, Ja. Hast du ihr schon mal was geraten, was sie tun soll? Ich habe schon oft gesagt, Mutti, mach dich bitte nicht abhängig, nimm dir eine eigene Wohnung, weißt du, du hast uns Kinder. Aber sie möchte nicht alleine sein. Sie weiß irgendwo, dass wir Kinder alle auf eigenen Beinen stehen und ja, sie denkt dann lieber so, als dass sie ganz alleine ist. Abgesehen von dem Geiz, der schon sehr schwer wiegt, finde ich, ungeheuer schwer wiegt, wie verhält er sich denn sonst so deiner Mutter gegenüber? Auch kühl. Sogar. Also auch gefühlsmäßig, was ich merke, merke ich eigentlich gar nichts. Also zwischen denen ist es sehr unterkühlt gewesen. Obwohl meine Mutter, muss ich sagen, ein sehr warmherziger Mensch ist und ein sehr liebevoller. Also ich kenne sie als sehr liebevolle Mutter. Aber dann tut es einem ja besonders leid. Richtig, ja. Und dass sie sich auch so verändert hat dadurch, ja. Und dann kann man natürlich als Kind oder als Tochter kann man nur daneben stehen. Man kann ja in dem Sinne nichts machen. Man kann ihr einen guten Ratschlag geben. Man kann sagen, ich bin für dich da. Aber man kann sie ja nicht zu ihrem Glück zwingen. Das kann man ja nicht. Richtig. Und das, also ich merke auch, dass mich das belastet. Meine Geschwister sagen, Sabrina, das ist nicht deine Schuld. Weißt du, das ist nicht dein Problem. Mutti ist erwachsen. Sie muss selber entscheiden, ob sie damit leben will oder nicht. So. Aber halt, ich merke selber, dass ich mir halt den Kopf darüber mache und das irgendwie nicht für gut befinde. Würde ich auch mal. Wie viele Geschwister gibt es denn noch? Das mich belastet. Wie viele Geschwister gibt es noch? Drei. Wir sind vier, zwei Mädchen, zwei Jungs. Und altersmäßig älter als du, oder? Ja, ich bin die Jüngste. Ah ja. Ja, ich meine, die haben natürlich recht. Sie ist eine erwachsene, reife Frau und irgendwann muss sie selbst Konsequenzen ziehen. Wobei ich auch deine Position gut verstehe, dass dir das leid tut, aber die sind wirklich die Hände gebunden. Also, das ist so. Also ich hätte jetzt auch überlegt, was ich eigentlich machen kann. Aber es ist leider so, ich kann nichts machen. Nee, ich habe es ihr oft genug gesagt. Ja. Und ich merke ja auch, sie kommt dann immer in so Phasen, wo sie zu Tode betrübt ist, wo sie ganz traurig ist darüber und das dann auch zeigt. Und manchmal lacht sie und sagt, Man kann immer nur, Sabrina, in so einer Situation als Tochter oder als Sohn, kann man signalisieren, wenn du Hilfe brauchst, ich bin da und ich werde dir helfen, aus der Situation rauszukommen. Dass sie das zumindest weiß für den Notfall. Mehr kann man nicht machen. Richtig, genau, so sehe ich es auch. Sabrina, dann wollen wir hoffen, dass deine Mutter irgendwann die Notbremse zieht. Ich hoffe es auch. Ich hoffe, dass sie nicht so lange das halt so verkraften muss eigentlich. Genau, ganz genau. Liebe Sabrina, alles Gute dir auf jeden Fall von Herzen. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Schönen Abend noch. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Hier ist Anke. Anke ist 50. Guten Morgen, Anke. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Anke. Hallo. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich etwas Schlimmes getan habe. Also, vorgestern ist mein Lebensgefährte zum Arzt gegangen, weil er sich nicht wohlfühlte, ist dann weiter überwiesen worden zu einem Kardiologen, hatte dann mich angerufen und hatte gesagt, ich muss jetzt in die Uniklinik Frankfurt, ich muss notoperiert werden. Und dann bin ich durchgedreht. Ich bin durchgedreht, ich habe geschrien, ich habe ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gesagt habe, geschimpft, das Telefon an die Wand geknallt. Und seitdem habe ich jetzt nicht mehr mit ihm reden können. Also er rief, lass mich mal fragen, er rief aus dieser Arztpraxis an. Richtig, genau. Dass er sofort dahin muss zur Notoperation. Genau, ich sollte ihm ein paar Sachen zusammenpacken und. Und dann, wie gesagt, ich bin dann völlig hysterisch durchgedreht, weil ich habe vor 11 Jahren meinen Partner durch Krebs verloren gehabt, war dann über 9 Jahre alleine und wir hatten uns dann gefunden und in diesem Moment kam, ich weiß nicht, was in mir hochkam, ich weiß es nicht. Was hast du denn da in den Hörer reingebrüllt? Ich habe geschrien, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, das wird mir alles zu viel. Irgendwie sowas in der Richtung. Und dann hast du irgendwann das Telefon an die Wand geschmissen? Richtig. Und das war vor 2 Tagen? Richtig. Was ist jetzt bis heute passiert? Er ist dann in die Klinik gekommen und ich hatte dann auch Essen. Ich muss dazu sagen, ich bin von Münster nach Frankfurt gezogen vor 4 Wochen. Hm. Ja, also wir sind zusammengezogen. Zu ihm. Wie lange seid ihr übrigens zusammen? Ein Vierteljahr. Ja, okay. Und wollten jetzt eben nach Österreich auswandern nächsten Monat. Und So, mich interessiert jetzt, was hattest du denn nach diesem Wutausbruch nochmal Kontakt mit ihm? Nein. Nein? Nein. Warst du im Krankenhaus? Ja, ich hatte erst Leute hingeschickt, ich habe hier nicht viele Bekannte, aber die dann hingefahren sind und dann wiederkamen und sagten, nein, er wird schon operiert und die Sachen brauchen sie jetzt nicht. Und dann bin ich nachts Viertel nach zwei bin ich dann im Krankenhaus gewesen und dann bin ich auch dem Operateur direkt in die Arme gelaufen und der sagte, das wäre gut gelaufen, die schwere Herzoperation, wirklich schwere Herzoperation. Und dann ist er aber nicht mehr aufgewacht nach dieser Operation. Und dann habe ich heute die Nachricht bekommen, oder beziehungsweise wie ich da war, dass das Gehirn auch wohl geschädigt ist, dass ein Sauerstoffmangel vorlag und die linke Gehirnhälfte frontal wie auch hinten geschädigt ist und man jetzt noch nicht sagen kann, inwieweit das jetzt einen Schaden hat. Also er ist nicht ansprechbar. Er macht die Augen auf, wenn man laut ruft, aber er... Du warst schon im Zimmer drin? Ja, sicher, natürlich. Aber ich weiß nicht, ob er mich erkennt. Das ist er kann nicht reagieren, wenn ich sage, zwinker mit den Augen, drück mir mal die Hand oder... Mhm. Und ja. Das ist aber jetzt eine ganz schlimme Situation. Ja. Das ist eine ganz schlimme Situation, finde ich. Es kann sein, dass dein Partner vielleicht gar nicht mehr richtig aufwacht oder dass er eine geistige Behinderung hat oder was auch immer. Ja. Und so hast du dich von ihm verabschiedet, quasi durch das Schreien. Ja. Genau. Ich tue mich so sehr schwer, Anke, mich da in dich hineinzuversetzen. Du hast es ja schon versucht zu erklären, dass deine ganze Vergangenheit da hochkam. Aber es ist für mich absolut unvorstellbar, wenn ich mich wiederum in dich hineinversetze, so dann zu reagieren. Weil das Natürlichste der Welt wäre doch gewesen, um Gottes Willen, ja, ich komme, ich helfe, ich stehe dir bei. Ja, und ich habe das bei meinem Lebensgefährten, also bei meinem verstorbenen Lebensgefährten gemacht. Ich habe innerhalb von einem Tag meinen Job damals gekündigt. Ich war Tag und Nacht da. Ich habe die letzten 3 Jahre meine Mutter gepflegt, was ich dann zum Schluss nicht mehr geschafft habe und sie jetzt vor ein paar Monaten in ein Pflegeheim geben musste, obwohl ich ihr versprach, das nie zu tun, aber es ging einfach nicht mehr anders. Wie lange hat das eigentlich dann gedauert, bis du dich gefangen hast nach der Brüllerei? Das hat so 3-4 Stunden habe ich getobt. Ich habe lange Leute angerufen, meine Tochter, Freunde. Ich habe nur rumgebrüllt, ich kann nicht. Also es war wie ein kompletter Totalausfall deiner Vernunft. Ja, völlig. Ich war völlig weggetreten. Das ist wirklich furchtbar. Ich finde es sehr schlimm. Sehr schlimm. Ja. Es ist auch nicht wieder gut zu machen. Nein. Es muss ja für ihn auch, der da so schwer herzkrank war, er muss ja extrem schwer herzkrank gewesen sein, wenn man ihn sofort in eine Klinik zu einer so großen Operation schickt. Ja, es war ein überraschender und ein Zufallsbefund, der wahrscheinlich nie entdeckt worden wäre, wenn wir nicht diesen Umzug gemacht hätten und er da Schmerzen gekriegt hätte. Ich stelle mir gerade den Schock vor, den er erlebt hat am Telefon. Genau, das ist ja... Genau das ist es, ja. Und dann gibt es mehr solche Vorwürfe, weil... Ja, zu Recht. Zu Recht. Das finde ich auch. Das würde ich mir auch mal an deiner Stelle. Ja. Es gibt auch gar nichts, sicher, das kann man jetzt psychologisch vielleicht irgendwie erklären, warum du so gehandelt hast, aber letztendlich erwartet man von einer erwachsenen Frau mit so viel Lebenserfahrung, die du hast, was du gerade erzählt hast, dass du da klarer und menschlich und liebend reagierst, ist dein Freund. Ja, natürlich, das weiß ich ja auch. Aber es war einfach, es kam alles wieder hoch von damals. Es war wie ein Blitz, ich weiß es nicht. Diese Beziehung zu deinem Lebenspartner, bevor er jetzt da ins Krankenhaus gegangen ist oder zu dem Kardiologen, wie war denn die Beziehung? Die ist wunderbar, das ist eine große Liebe. Das ist wirklich, also, ja, und darum, also es ist, ich kann es nicht sagen, es war eine Explosion in meinem Kopf. Mhm. Und ich weiß es nicht. Mhm. Ja, das ist sehr schlimm und das bleibt auch schlimm. Das kann man nicht schönreden. Nein. Da kann man nichts relativieren und sagen, mm-mm, so und so nein, kann man das erklären. Die Erklärung mag vielleicht möglich sein, aber sie zählt nicht. Richtig. Jetzt, genau. Jetzt ist natürlich jetzt, was macht man jetzt? Jetzt musst du natürlich mit all deinen Kräften, die du hast, ihm beistehen, was auch immer jetzt mit ihm geschieht. Ja, sicher, natürlich. Bist du ihm sowieso schuldig, aber ich glaube, nach dieser Aktion bist du es ihm besonders schuldig. Mhm. Vielleicht wird er ein Pflegefall. Vielleicht. Ja. Mhm. Also, ich möchte nicht in deine Haut stecken. Nee. Hast du Menschen, mit denen du darüber reden kannst? Nein. Mhm. Also, natürlich, dass man... Nein, das wird ja auch jeder, wenn du das einfach so erzählst, wird ja jeder sagen, hat die einen Schuss, hat die noch alte Tassen im Schrank, dass sie so reagiert? Mhm. Richtig. Ja, Anke, also jetzt kann man nur in die Gegenwart und in die Zukunft schauen und jetzt musst du das Beste, das Allerbeste aus allem machen, was jetzt noch möglich ist. Mhm. Wenn du einen... Ja, ich bin ja jetzt auch wieder, sag ich jetzt mal, in der Realität zurückgekommen. Aber diese Situation ist... Nein, du wirst einfach irgendwann lernen, diese schwere Schuld zu akzeptieren zu müssen, die du auf dich geladen hast. Ja. Anders geht es nicht. Mhm. Kümmere dich so weit es geht, so intensiv und so gut wie nur irgend möglich um deinen Freund. Ja, das natürlich, selbstverständlich, das ist keine Frage, das ist Selbstverständlichkeit und Dann drücken wir deinem Freund wirklich die Daumen und wünschen von Herzen, dass es vielleicht auch eine Genesung gibt, eine richtige Genesung. Dankeschön. Ja. Ihm alles Gute. Danke sehr. Tschüss, Anke. Ja, tschüss. Und hier ist die Nina. Nina ist 27. Guten Morgen, Nina. Guten Morgen, hier ist Nina, ja. Genau. Hallo, Domian. Hallo, Nina. Hallo, Nina. Was geht's denn bei dir? Um soziale Phobie und Sinn des Lebens. Oh, das ist ein großes Thema. Ja. Was ist denn der Sinn deines Lebens? Was glaubst du? Das weiß ich eben nicht. Weil ich mit Menschen gar nicht so zurechtkomme und schon seit 10 Jahren eigentlich gar nicht klarkomme. Seit 10 Jahren? Mit Leuten. Soziale Phobie? Ja. Was heißt das bei dir konkret? Dass ich Angst habe, auf Menschen zuzugehen und mit denen zu reden und ich immer Angst habe, was Falsches zu sagen, wie ich mich verhalten soll ja. Was machst du beruflich? Leider seit 3 Jahren nichts. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Bürokauffrau, aber in Reha, also geschützte Ausbildung für Leute, die halt Probleme haben. Das hat das Arbeitsamt mir damals empfohlen. Und ich habe danach aber nie was gefunden, weil ich eben auf Leute nicht zugehen kann. Und wenn ich mal ein Vorstellungsgespräch hatte, dann haben die das halt auch gemerkt. Wie verbringst du so deine Zeit? Ja, im Moment leider viel mit Schlafen, aber auch irgendwie zur falschen Uhrzeit, also eher tags als nachts. Und ansonsten, ich habe eine gute Freundin. Ja, also es gibt ja schon einen sozialen Kontakt, gibt es, also eine Beziehung hast du nicht? Nee. Ja, so viel Sinnvolles mache ich nicht. Und man kommt schon in 3 Jahren Arbeitslosigkeit, wo die Frage, was mache ich eigentlich hier? Ja. Bemühst du dich denn sehr um eine neue Arbeit? Das letzte Jahr jetzt nicht so, weil ich auch in der Psychiatrie war und in der Tagesklinik. Aber jetzt wieder mehr, aber irgendwie traue ich mir auch nicht so richtig zu, weil ich halt so Probleme habe mit den Leuten. Und auf der Arbeit muss ich ja immer irgendwie mit jemandem sprechen. Ja. Also du bist die meiste Zeit des Tages in deiner Wohnung und zu Hause. Ja. Den einzigen Kontakt ist diese beste Freundin, von der du gerade gesprochen hast. Gibt es noch Verbindung zu den Eltern, zur Familie? Ja, zu meinen Eltern fahre ich zurzeit viel. Mhm. Kannst du denn so alleine einkaufen gehen und mal raus in die Stadt oder? Ja, das mache ich schon. Also solange ich mit den Leuten nicht irgendwie länger reden muss oder so, geht's. Mhm. Könnt ihr mir vorstellen, wenn man so eine Erkrankung hat und dann auch jetzt zwangsläufig so leben muss, wie du lebst, dass das sich auch immer mehr verschlimmert? Ja, das ist so. Also eigentlich müsste ich ganz viel mit vielen Leuten reden. Mhm. Wird mir auch immer wieder gesagt, aber das sagt sich so einfach. Fällt es dir denn einfach, jetzt mit mir, ich bin ja auch eine fremde Person für dich, zu sprechen? Nee, einfach nicht. Also ich habe auch innerlich voll gezittert die ganze Zeit. Mhm. Jetzt hast du gerade am Anfang auch noch gesagt, über den Sinn des Lebens möchtest du auch reden. Gibt es Momente, wo es so finster in dir ist oder dass du so verzweifelt bist und du schon an das Äußerste gedacht hast? Ja, gibt's, aber ich traue mich das nicht. Hm. Wenn ich mich trauen würde, dann hätte ich es schon längst gemacht. Also das, ja, weil ich im Moment nicht wirklich eine Chance für mich sehe, irgendwie da rauszukommen, weil es eben schon seit 10 Jahren so ist. Bist du denn jetzt ganz aktuell auch in einer ambulanten Therapie? Ich habe jetzt wieder eine angefangen, weil alle, die ich bisher hatte, die sind irgendwie fehlgeschlagen. Mhm. Beziehungsweise ich habe die auch irgendwann abgebrochen, weil ich da drin auch irgendwie, das war irgendwie nichts. Also war auch oft das Vertrauen gar nicht so da. Mhm. Das muss natürlich da sein, da gebe ich dir völlig recht. Aber ja. Nehmen wir mal an, das Vertrauen ist da, dann bringt natürlich eine Therapie auch nur etwas, wenn man aktiv auch mitmacht und das auch will. Ja. Wenn man da irgendwie einfach nur so sitzt oder blockiert, da kann der beste Psychiater, der beste Psychotherapeut nichts ausrichten. Ja, das stimmt. Boah. Ja, ich habe jetzt wieder einen gefunden. Und wie? Ich habe jetzt wieder eine angefangen. Ja, und was ist dein Eindruck von dieser Person, mit der du da gerade arbeitest? Also bisher gut, aber ich war auch erst 4-mal dort. Mhm. Was baut dich denn so auf? Woran hast du Freude? Woran hast du Freude? Wenn ich Leuten was Gutes tun kann. Oder wenn ich Kontakt habe, doch wenn ich es irgendwie hinkriege, Kontakt zu haben. Ja, wenn du Leuten was Gutes tun kannst. Ja, ich mache jetzt seit ein paar Wochen Ehrenamt und lese bei alten Omas eine Stunde was vor. Ich wollte es gerade vorschlagen. Mach doch sowas. Ich mache es jetzt schon seit ein paar Wochen eben. Das ist doch super. Und die Omas, die sind so dankbar dafür. Und das baut mich immer auf, aber das hält leider nicht lange. Ja, aber der Weg ist gut. Der Weg ist super, Nina. Das ist vielleicht sogar deine persönliche Therapie. Vielleicht kannst du damit viel mehr erreichen als bei allen Psychotherapeuten der Welt zusammen. Wenn dir das Spaß macht und wenn du sagst, ich kriege da was zurück und die Leute sind dankbar, dann versuch doch das noch ein bisschen. Du hast ja Zeit im Moment. Versuch das auch noch ein bisschen mehr auszubauen, vielleicht auch noch in einem anderen Bereich, im anderen sozialen Bereich. Ja. Wenn du zu diesen älteren Leuten gehst und planst, denen vorzulesen, mit welchen Gefühlen gehst du denn dann zu denen hin? Angst und gleichzeitig aber auch Freude. Na siehste, und so kann man sich dann selbst überlisten oder selbst besiegen. Da ist Angst, aber die Freude offensichtlich ist dann ja hinterher stärker, wenn es dann geklappt hat. Ja, weil die mir halt ganz viel zurückgeben immer am Ende und ganz dankbar sind. Und ja. Ich dachte auch gerade schon, vielleicht hast du auch deinen Beruf verfehlt, dass du gar nicht in dein Büro gehörst, sondern in einen sozialen Beruf. Ja, ich gehöre auch nicht ins Büro, aber das war damals so. Das war so. Und das lässt sich auch schwerlich jetzt irgendwie umbauen so schnell. Aber was man wirklich schnell machen kann, sind Ehrenämter annehmen. Und wenn du da schon den ersten Fuß in der Tür hast, finde ich das grandios. Da möchte ich dich wirklich ermutigen, das weiterzumachen. Ich glaube ja, bei vielen seelischen Erkrankungen sicher braucht man Therapeuten und man braucht Ärzte. Aber man braucht auch ein gutes Gefühl zu sich selbst, um zu wittern, was der eigene Weg ist. Jeder Weg ist anders. Es gibt keinen gestanzten Weg zur Genesung. Bist du noch da? Ja. Also Nina, wie gesagt, da möchte ich dich wirklich sehr ermutigen, das weiterzumachen. Das ist eine gute Sache. Du bist aber jetzt bei einem Therapeuten, deswegen, oder möchtest du mit meiner Psychologin auch noch ein paar Worte sprechen? Weiß nicht. Wir können dich ja, pass mal auf, wir machen es so. Die Claudia ruft dich gleich einfach nochmal an, dann könnt ihr nochmal kurz ein bisschen plaudern und dann kannst du ja entscheiden, ob du weitersprechen möchtest, okay? Okay, danke Domian. Sehr gern, du legst auf und wir melden uns gleich. Tschüss Nina. Ja. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Ansgar Machalitzki, morgen sind wir auch wieder da, die letzte Sendung dieser Woche. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, auch wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, immer mailen natürlich domian@wdr.de. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht und sage bye bye. Bis morgen. Tschüss.